Für das Frühprogramm des 10. November 1938 hat der Reichsrundfunk diese Sondermeldung vorbereitet, die dann schließlich aus Furcht vor der internationalen Meinung nicht ausgestrahlt wurde. Achtung, Achtung! Wir bringen eine Sondermeldung. Der Chef der Sicherheitspolizei gibt bekannt, dass in der Nacht zum 10. November Angehörige der SA in Zivil an jüdischem Eigentum sowie an jüdischen Menschen Rache nahmen für die Ermordung des deutschen Legationssekretärs vom Rat. Bei dieser spontanen Aktion wurden 825 Geschäfte zerstört, 29 Warenhäuser in Brand gesteckt oder zerstört, 171 Wohnhäuser in Brand gesteckt oder zerstört. Des Weiteren wurden 191 Synagogen in Brand gesteckt, weitere 76 vollständig demoliert, 20.000 Juden wurden festgenommen. Es gab 36 Todesfälle sowie 36 Schwerverletzte. Die Getöteten bzw. Verletzten sind Juden. Ich wiederhole, der Chef der Sicherheitspolizei gibt bekannt.